Deutschlandradio Kultur Sachbuch. Christentum und Gewalt. Viele Menschen denken bei der Verbindung dieser beiden Begriffe vermutlich an Kreuzzüge, an die Hexenverbrennung, an Inquisition. Das Buch, welches wir Ihnen jetzt aber vorstellen wollen, das bleibt nicht bei historischen Fakten stehen. In seinem Buch mit dem Titel Der geopferte Jesus und die christliche Gewalt geht der Autor und gleichzeitig auch ehemalige Superintendent des Kirchenkreises Wolfsburg, Herbert Koch, viel weiter. Thomas Kroll hat das Buch gelesen. Herr Kroll, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, Frau Heise. Es geht in diesem Buch eben nicht um christlich motivierte Gewalt im Mittelalter, sondern eigentlich um christlich motivierte Gewalt in der jüngsten Vergangenheit, und in der Gegenwart. Wo findet der Autor diese denn? Koch geht zum Beispiel 70 Jahre zurück und findet auf den Koppeln der Wehrmachtsangehörigen den Spruch Gott mit uns. Und er zitiert auch aus Predigten der damaligen Zeit und es wird klar, dass die Kirche diesen Feldzug mit unterstützt. Ungefähr findet man da Phrasen wie in seinem Opfergang für Führer und Heimat holt sich der katholische Soldat Vorbild, Schwung und Gnadenkraft aus der Höhe im Opfergang des Erlösers auf dem Altar. Also es geht hier um die Kommunion und die wird quasi, ich will es mal so salopp sagen, zum Powerriegel für den Kampf. Das Abendmahl, es soll Schwung geben für die Vernichtung des Feindes und das heilige Brot des Altars soll auch den persönlichen Opfergang nähren und sozusagen der möglichen kommenden eigenen Vernichtung einen Sinn geben. Koch geht 30 Jahre zurück und findet zum Beispiel in Fürsorgeheimen der evangelischen Diakonie, ähnliches gibt es auch auf katholischer Seite, Erziehungsmaßnahmen, die mit Gewaltskandalen verbunden sind. Man hat das erst in jüngster Zeit recherchiert und wissenschaftlich herausgefunden. Dabei stehen im Hintergrund biblische Sprüche wie zum Beispiel, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Also so wird so etwas legitimiert und Koch geht einfach auch nur keine 10 Jahre zurück und findet in Guantanamo und in Abu Ghraib natürlich entsprechende Menschenrechtsverletzungen und er macht klar, dahinter stecken in diesem Falle konkret 80 Millionen amerikanische Christen, Evangelisten, die in einer Speerspitze wie zum Beispiel dem Justizminister John Ashcroft jemand haben, der damals den sogenannten Patriot Act eingeführt hat, so dass die Menschenrechte eben dort extrem verletzt wurden. Der Buchtitel lautet ja Der geopferte Jesus und die christliche Gewalt. Meint Herbert Koch also Jesu Tod am Kreuz sei eine Begründung für diese Gewalt? Ja, das ist der Clou dieses Buches. Es geht um die Deutungen dieses Todes Jesu. Und da ist es so, dass kirchlicherseits die sogenannte Sühnetheologie favorisiert und begünstigt wird. Ich will sie vielleicht folgendermaßen kurz skizzieren. Dieser Meinung nach oder dieser Theologie nach ist der Mensch zunächst einmal vorwiegend Sünder. Also Sünde bedeutet Abkehr von Gott und von daher ist der Gott, der auch hier sehr menschlich oft gestrickt ist, beleidigt, erzürnt dem Menschen. Ja, er droht mit Strafen und das wissen wir aus unserer eigenen Biografie sozusagen. So etwas verbreitet Angst und Schrecken, man möchte nicht bestraft werden, zumal dieser Gott allmächtig ist, er entscheidet darüber, ob man das ewige Leben erlangt oder ob man für ewig in die Hölle kommt. Und wer Gott, also wie kommt man da wieder raus? Da muss man Sühne leisten. Nun wiegen aber die Sünden der Menschen so schwer, dass Gott unendlich beleidigt ist und eine vollkommene Sühne kann nur der Gottmensch Jesus Christus leisten. Nur durch den blutigen Tod seines Sohnes erlangt dieser Gottvater volle Genugtuung. Und man ahnt natürlich schon, dass sozusagen bei diesem Vorbild, bei diesem Vatergott, die Kinder Gottes möglicherweise auch Gefahr laufen, in diese Spur zu kommen. Und das ist das, was Koch hier herausstellt und klar macht, bei einem solchen strafenden, zürnenden, fast schon bösen Gott machen Christen nachher Ähnliches innerhalb der Geschichte, bewusst oder aber auch unbewusst. Hat der Autor denn theologische Alternativen? Zum Glück hat er die. Und das macht er im letzten Viertel seines Buches auch klar. Für Koch ist wichtig, die Lehre Jesu muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Also nicht mehr die Lehre über Jesus, solche Sühnetheologie und ähnliche Dinge, sondern das, was Jesus in seinem Evangelium, das ist ja eine frohe Botschaft, was er dort verkündet hat. Da ist der gütige Gott an der Tagesordnung. Den gilt es herauszustellen gegenüber dem gnädigen Gott, wenn man den so Koch jedenfalls versteht, wie innerhalb der Tradition, der sozusagen wie von Vaters Gnaden dieses oder jenes noch erlässt. Nein, Gott ist von Grund aus gut und gütig. Das wird zum Beispiel deutlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das man auch besser nennt, das Gleichnis vom gütigen Vater. Denn dort wird gekennzeichnet, wie Gott auf den Menschen einfach zugeht, ohne Vorbedingung. Da muss man nicht erst etwas leisten, sondern aufgrund dieses Zutrauens geschieht die Zuwendung Gottes. Das ist ja keine leichte Diskussion, die er da führt. Wie liest sich dieses Buch? Das Buch liest sich schon gut. Kleiner Haken für mich war, ich hätte es manchmal gerne gehabt, dass das ein oder andere Zitat im Text dann auch sofort dahinter steht, von wem es stammt. Die Zitate sind nämlich oft sehr knackig. Also aus denen setzt Koch auch einen großen Teil seines Werkes zusammen. Wen möchte er erreichen? Nun, ich denke, das Buch ist Wasser auf die Mühlen, zum einen natürlich für Kirchenkritiker, aber auch für Leute innerhalb der Kirche. Denn da gibt es in der jüngsten Zeit durchaus eine Diskussion, die sich um diese Sühnetheologie dreht. Und da liefert Koch guten Stoff, zumal er die Folgen dieser Sühnetheologie gibt, an denen Menschen nicht nur leiden, wenn sie zum Abendmahl gehen, weil dort diese Texte auch ähnlich durchsetzt sind, wenn es heißt, nicht Gott ist für unsere Sünden gestorben oder beim Austeilen das Gelche sagt man ja, Gott gestorben für deine Sünden, dass ja heute manche sagen, das war gar nicht nötig. Ich komme eigentlich auch so in meinem Leben klar. Möglicherweise kann ich auch anderweitig Erlösung erlangen und ein gutes Leben leben. Thomas Kroll über das Buch von Herbert Koch, der geopferte Jesus und die christliche Gewalt. Es ist erschienen im Patmos Verlag und kostet 16,90 Euro. Alle Angaben können Sie noch einmal nachlesen unter www.deradio.de. Herr Kroll, ich danke Ihnen recht herzlich.